Erster, dies ist ein Lied von Ethan. Zweiter, ich singe immer von Gottes Liebe. Ich erzähle allen von seiner Treue. Dritter, Gott sagt, meine Liebe bleibt für immer. Seine Treue ist fest wie der Himmel. Vierter, Gott hat David ein Versprechen gegeben. Er hat David als König gewählt. Fünfter, deine Kinder werden immer Könige sein. Dein Thron bleibt für alle Zeit. Sechster, der Himmel lobt die Wunder von Gott. Alle Engel loben seine Treue. Siebter, niemand im Himmel ist wie Gott. Kein Wesen ist so stark wie er. Achter, Gott ist sehr groß und mächtig. Alle im Himmel haben Respekt vor ihm. Neunter, Herr, Gott, wer ist so stark wie du? Deine Treue ist überall um dich. Zehnter, du bist der Herr über das Meer. Du machst die wilden Wellen leise. Elfter, du hast die starken Feinde besiegt. Dein Arm ist sehr kräftig. Zwölfter, dir gehört der Himmel und die Erde. Du hast die ganze Welt gemacht. Dreizehnter, du hast Norden und Süden gemacht. Die Berge freuen sich über dich. Vierzehnter, dein Arm hat viel Kraft. Deine Hand ist sehr stark. Fünfzehnter, du bist gerecht und tust das Richtige. Liebe und Treue sind immer bei dir. Sechzehnter, glücklich ist das Volk, das dich lobt. Sie leben in deinem hellen Licht. Siebzehnter, sie freuen sich den ganzen Tag über dich. Du machst sie groß und stark. Achtzehnter, du bist ihre Kraft und ihre Ehre. Durch deine Liebe sind wir stark. Neunzehnter, Gott beschützt uns wie ein Schild. Der Heilige von Israel gibt uns den König. Zwanzigster, Gott sprach früher zu seinen Freunden. Er sagte, ich helfe einem starken Mann. 21. Ich habe meinen Diener David gefunden. Ich habe ihn zum König gemacht. 22. Meine Hand wird ihm immer helfen. Mein Arm macht ihn stark. 23. Kein Feind wird ihn besiegen. Böse Menschen können ihm nicht schaden. 24. Ich schlage seine Feinde vor seinen Augen. Ich besiege alle, die ihn hassen. 25. Meine Treue und Liebe sind bei ihm. Durch mich wird er sehr mächtig. 26. Er wird über das Meer herrschen. Seine Macht reicht bis zu den Flüssen. 27. Er wird zu mir sagen, du bist mein Vater. Du bist mein Gott und mein Retter. 28. Ich mache ihn zu meinem ersten Sohn. Er ist der höchste König auf Erden. 29. Ich liebe ihn für immer. Mein Versprechen an ihn bleibt fest. 30. Seine Kinder werden immer da sein. Sein Thron bleibt so lange wie der Himmel. 31. Aber vielleicht verlassen seine Söhne mein Gesetz. Vielleicht tun sie nicht, was ich sage. 32. Vielleicht halten sie meine Regeln nicht. Vielleicht sind sie mir nicht gehorsam. 33. Dann werde ich sie für ihre Fehler bestrafen. Ich werde sie mit Schlägen strafen. 34. Aber ich werde David meine Liebe nicht wegnehmen. Ich bleibe ihm immer treu. 35. Ich breche mein Versprechen nicht. Was ich gesagt habe, das tue ich. 36. Ich habe es einmal fest versprochen. Ich werde David niemals anlügen. 37. Seine Familie wird für immer bleiben. Sein Thron bleibt vor mir wie die Sonne. 38. Er bleibt fest wie der Mond. Das ist ein sicheres Zeichen am Himmel. 39. Aber jetzt bist du böse auf deinen König. Du hast ihn weggestoßen. 40. Du hast dein Versprechen vergessen. Die Krone des Königs liegt im Schmutz. 41. Du hast alle Mauern kaputt gemacht. Seine festen Häuser sind jetzt kaputt. 42. Alle Leute auf dem Weg stehlen von ihm. Seine Nachbarn lachen über ihn. 43. Du hast seinen Feinden geholfen. Alle seine Gegner freuen sich jetzt. 44. Sein Schwert schneidet nicht mehr. Du hast ihm im Krieg nicht geholfen. 45. Sein Glanz ist jetzt weg. Du hast seinen Thron umgeworfen. 46. Er ist alt geworden vor der Zeit. Du hast ihn mit Schande bedeckt. 47. Herr, wie lange versteckst du dich noch? Brennt dein Zorn wie ein Feuer? 48. Denk daran, wie kurz mein Leben ist. Hast du die Menschen für nichts gemacht? 49. Wer lebt und stirbt niemals? Wer kann sich vor dem Tod retten? 50. Herr, wo ist deine alte Liebe? Du hast es David doch versprochen. 51. Herr, sieh dir die Schande deiner Diener an. Viele Völker lachen über mich. 52. Deine Feinde lachen über uns, Herr. Sie lachen über den Weg deines Königs. 53. Gelobt sei Gott für immer. Ja, so soll es sein.